Hier ist Zeit, uns deutsche Soldaten. Und jedem hier ist er seiner Pflicht. Wir mögen in Lumpelungen durch Frost und feindes Land. Nö, du sollst nicht hungern, mein Volk und Vaterland. Wir mögen in Lumpelungen durch Frost und feindes Land. Nö, du sollst nicht hungern, mein Volk und Vaterland. Die Erde macht sich dann so alt im Verstand, wo neben die Herzen nicht zaudert die Hand.